Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapitän Kai Winkler, Bruchpilot. Wir begrüßen Sie im Namen der Crew und meines Co-Piloten Erik van Houten an Bord der Paperflight 808 auf dem Flug von Leipzig, Chemnitz nach Singapur. Wir haben soeben unsere Reisehöhe von 99,2 Metern erreicht, begrüßen außerdem unsere Gäste in der ersten Klasse. Die emanzipierende, bei Jogginghose schwach werdende Lindenstraßenfanin, bekannt und gefürstet beim Stricken im freien Radio und an den DJ-Pulten, Katja Miss Peppy Pepson Pepstein. Außerdem unser wildes Publikum, bestehend aus irgendwelchen Verrückten von der Straße, meinungsgesteuert und laut. Yay! Wir hoffen, Sie genießen die Zeit an Bord. Vielen Dank. Dear ladies and gentlemen, welcome to the Yuri Gagarin flight from Earth into the Sun. I can tell now something completely different because nobody listens anymore. Our travel time will be approximately 1 hour, long enough to get drunk, and we will do our best. Please wiggle your seatbelts around your hand, wave around like you just don't care. Enjoy your time aboard, thank you. Ja, hallo, ne? Ja, hallo. Willkommen zum Keimlings Kaffeeklatsch. Hallo. Ohne Kaffee. Hallöchen allerseits, ja. Sehr viele Gäste heute. Zuallererst natürlich die Miss Pepstein. Ja, guten Tag, guten Abend. Guten Tag. Ja, und dann außerdem Erich, natürlich noch unser Publikum. Morgen. Achtung. Das finde ich ja so toll, das brauchst du immer. Ich auch. Ihr könnt gerne auch in meiner Sendung mal vorbeikommen. Es kostet. Jubel. Schon wieder? Nein, nochmal. Du kennst ja, yeah. Du kennst unseren Preis. Ja, ihr wisst ja, ne, Getränke im Studio sind verboten. Na ja. Oh, scheiße. Das war kein Bier. Immer abtrinken über Mischpult. Immer schön über das Mischpult. Sorry. Auf gar keinen Fall. Prost. Ja, hallo Katja, was machst du denn so? Schwitzen. Ja, ne, heute ist schön. Richtig schwitzen. Schön angenehm hier zu sechs im Studio hocken. Das Bier schmeckt wie Honig. Alles fühlt sich an wie in Plastikfolie eingepackt. Schön. Ja, spielen wir da erstmal was. Und während der Zeit, also während das jetzt läuft, nee, wir reden dann einfach. Ach, wir können einfach weiter quatschen. Das Tolle ist ja, das Interessanteste passiert ja meistens, während gerade Musik läuft. Ja. Das schneide ich dann irgendwie dazwischen einfach. Das wissen aber die Zuschauer nicht. Psst. Für Musik mitgebracht? Das soll ich jetzt schon erzählen, jetzt schon? Also ich musste mich ja... Nee, warte. Jetzt. Ich musste mich ja im Vorfeld dieser Sendung, also ich wurde gezwungen, mich auf ein Genre festzulegen. Und das finde ich erstmal nicht so toll, aber ich habe mich dann für Hip-Hop entschieden. Ja. Das werden wir noch sehen. Warum Hip-Hop? Ja, warum Hip-Hop? Ich finde, Hip-Hop passt zum Sommer. Ich mag Beats und ich mag auch gerne Sprechgesang. Und Hip-Hop begleitet mich irgendwie schon ziemlich lange. Und ja, gibt's ja nicht so viele Musikrichtungen mit Sprechgesang und fetten Beats. Genau. Na, höchstens so Abzweiglinge. Und warum Sommer und Hip-Hop? Also wieso Sommer und Hip-Hop? Warum passt das? Ach, ich weiß nicht, so halt rumbouncen und bouncen. Relaxen. Bouncen, und du verstehst das. Wegen Bouncen. Genau. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich höre eigentlich immer Hip-Hop, unabhängig von der Jahreszeit. Aber natürlich nicht nur. Aber heute, ja, musste ich ja Hip-Hop mitbringen, ne? Habe ich jetzt, glaube ich, schon. Naja, also musste ich, hasse aber. Also wir spielen es mal ganz zum Schluss. Also um irgendwelche Geschmacksverirrtheiten vorzubeugen, nötigenfalls. Gucken wir mal. Wird geschnitten. Wird geschnitten. Ja, jetzt soll ich schon irgendwas über irgendwas erzählen, was ich mitgebracht habe, oder wie? Na, wenn es sein muss. Was hast du denn mit? Na, fangen wir mit dem Klassiker an, würde ich sagen. Baby, Baby. Oh. Push it real good. Genau. Also Salt and Pepper ist so ein All-Time-Favorite. Also ich meine, das ist jetzt auch, ne, jeder kennt auch dieses Lied irgendwie. Ach hier, das hast du auf Platte, ne? Ich habe es auf Platte mit. Du könntest es auch hier anmachen. Guck mal, wir könnten das so. Du könntest auch hier drauf drücken, dann läuft es auch. Was? Wo kann ich drücken? Da, auf dem Plattenspieler. Moment, ich muss drücken. Ah, warte, hier drücke ich. Nee, hier drücke ich. Dass ihr das auch mal hören könnt. Ja, links ist beim Plattenspieler ist meistens hier, genau. Ihr müsst raten, welche Schilder ich hochhalte. Ja! Ich nehme an, das war Seufzen, ne? Ja. Buh. Warte, dann habe ich noch. Oh. Keiner weiß, was Raunen ist. Nee, Raunen ist. Raunen. Das Raunen ist ja eher so. Ach so. Müssen wir hier erst noch einen Kurs machen oder was? Das letzte Schild ist halt später hoch. Das ist noch eine Überraschung. Ich erzähle jetzt nichts weiter zu Salt and Pepper, weil oh, nee, ist Quatsch. Kennt ja sowieso abgeglitten, jeder. Das Thema. Was hast du noch mit? Ich habe noch mit das neueste Stück von Dina, die ja letztes Jahr so einen Hit hatte mit diesem Cash Diamond Ring Swimming Pools. Cash Diamond. Das neue Stück heißt Thin Rope. Und ja, wie auch schon bei Cash Diamond Rings in Swimmingpools gibt es ein lustiges Video, wo die durch Kreuzberg irgendwie zieht mit ihrer Gang und die springen da so, machen so Seilspringen und so. Wow. klappt doch! Ja, genau, und Dena ist, also mag ich total gerne, finde ich ganz cool, lebt in Berlin und ja, könnte noch was werden aus der, sag ich jetzt mal, also die mehr ganz als schon groß. Ist. Vielleicht. Wer baut keine da die Ahnung. Beats, weißt du das? Wer da die Beats baut? Nee, Beats leider nicht. Macht ihr das selber? Weiß nicht. Das schön wär's, ne? Also ich fände es ja mal super, wenn alle alles selber machen, aber ich keine Ahnung, Bei dem bekannten Video auf diesem Markt springt ja da so ein Yuppie, blonder Yuppie damit rum. Und du vermutest, ich vermute, ist das ist der Produzent. Ah, okay. Das Juppie. Müsste man jetzt mal parallel recherchieren. Müsste man mal. Wenn man das wissen will. Ansonsten sind ja meistens auch Hörerinnen und Hörer kompetent und können Liebe selber Hörer, wenn es wisst, an die bekannte Adresse. An die bekannte Adresse, die wir ja schon 100.000 Mal genannt haben. Genau. Ja. Haben wir die Musik abgehakt? Ich dachte, jetzt kommt die Adresse. Nee. Kaffeeklatsch.de wissen doch die Zuschauer. Kaffee@kaffeeklatschen.de. Wird ja auch, das Adresse wird ja auch nicht mehr gesagt. Haben wir eigentlich den Autopiloten jetzt schon laufen? Oder, ja, der läuft. Autopilot, ja, gut. Willst du jetzt wirklich an dem Flugzeugthema festhalten? Ja, schon, oder? Ich dachte, du setzt dir was vor und zack. Ach so. Anknüpfen. Naja, können wir halt. Wir werden alle sterben. Wir gehen alle drauf, endlich. Aber du musst doch ein Schild machen. Was? Na, Todesschrei oder so. Todesschrei, ja. Ja, Mensch, ist echt total innovativ hier in der Sendung. Total trink schön. Mal einen Schluck, trink mal einen Schluck. Schön. So, dann, also ja, Musik, ne, haben wir, können wir nachher nochmal, wenn wir die dann spielen. Was machst du noch so für Zeug? Du machst doch ganz, ganz viel, Katja. Genau, und die Leute fragen mich immer. Und die Leute fragen mich immer, wie machst du das alles nur? Wie schaffst du das? Wie schaffst du das? Dieses alles unter einen Hut, unter einen Hut zu bringen. Unter einen Huf. Genau. Ja, ich finde es. Pferdefuß zu bringen. Ist natürlich total blöd, jetzt zu sagen, was ich alles mache. Ich könnte jetzt mal noch so verborgene Kompetenzen aufzählen. Zum Beispiel. Mach doch mal. Erdbeermarmelade kann ich ganz gut kochen. Oh, was kannst du sonst noch so kochen? Ich ich kann super gut kochen eigentlich. Ja? Also super gut, nicht im Sinne von. Nicht im Sinne von Haute Cuisine, sondern eher so Hausmannskost oder so. Und so, ich habe halt so viele geerbte Rezepte von Oma und Uroma und so. Also du bist eine Rezeptkocherin? Ja, auch. Also mittlerweile kann ich da viele Sachen auch auswendig, aber... Ich gehöre zur Gegenfraktion, ich gucke halt, was da ist. Na, also, kochen. Ich regiere den Markt und inspiriere mich und dann wird einfach kreiert. Bei Kochen ja, bei Backen nein. Klappt's nicht, ne? Ne, bei Backen funktioniert es nicht und ich backe auch sehr gerne. Also was, bei Backen musst du dich ja an Mengen... Wenn du nur Ingwer im Haus hast, den Kuchen will ich nicht essen. Ingwer-Laminade. Limonade. Limonade. Ich trinke ja gerade diese Hopfenlimonade hier. Die ist zählt Getränke machen als Kochen? Getränke machen zählt nicht als Kochen, nee. Du bist ein Quirulant. Deshalb bin ich hier, ja. Wahrscheinlich kann er nicht kochen. Ein bisschen schon. Also kann jetzt mal irgendjemand für mich in die Bresche springen? Ja, er kann aber nur Pfannengerichte. Ohne meine Pfanne bin ich aufgeschmissen. Ja, aber Pfanne ist ohne gut. Pfanne, also man muss auf jeden Fall eine gute Pfanne im Haus haben. Besser zwei. Und für eins meiner Lieblingsgerichte, Dampfnudeln, musst du auch noch einen dazu passenden Deckel haben. Wisst ihr denn, was Dampfnudeln sind? Ja, ja, ich habe kürzlich gehört, dass Dampfnudeln ja so gesehen das Schrödinger-Gericht sind. Also wenn du reinguckst, ist es ja vorbei. Also du weißt nicht, ob es geworden ist, bevor du nicht... Ja. Und bis dahin weißt du es nicht. Es gibt aber auch Glasdeckel, ne? Genau, naja. Wer ist denn jetzt hier der Querulant, sag mal? Du bist übrigens immer zu laut. Wenn du wütend wirst, bist du zu laut. Ich bin nicht wütend! Aber guck doch mal, es übersteuert! Schrei halt. Ist ein bisschen inflationär mit den Zetteln, oder? Ich find's eigentlich noch viel mehr eigentlich nach jedem Satz. Ja. Yeah! Siehste. Ja, du machst doch aber noch viel mehr. Du bist doch auch DJ. Ja, also, wobei ich dieses Wort DJ nicht so mag. Also, ach nicht, warum denn nicht? Also mögen doch alle. Nee, das ist so wie Tarzan und Jane. Also so. Und man sagt ja auch nicht, ja, vielleicht gibt es ja eine DJ, die DJ heißt. Ja, keine Ahnung, aber im Prinzip ist ja ein DJ an sich ist erstmal so ein neutraler Begriff eigentlich. Nur weil zum Großteil Typen DJs sind, müssen dann die Frauen DJs sein und ich... Ja, keine Ahnung. Ich lege Platten auf. Und das Geschlecht ist natürlich eigentlich wurscht. Du bist eine Disc-Joggerin. Eine Disc-Joggerin, genau. Ich jogge beim Auflegen, genau. Ja, ja, auf dem Laufband. Das wäre doch mal noch eine Neuerung. Hätte ich auch was? Warte mal, hab ich hier vorbereitet. Warte mal. Ach nee, das kommen wir später dazu. Hab ich noch einen coolen Gag. Komm, das ist gut, bei Gags immer zu sagen, dass sie cool sind. Ja, genau. Ja, das und ist dass voll, sie später kommen. Voll lustig. Noch einen richtig schönen, lustigen Spaß. Dann okay. Später. Ich finde es auch total unprofessionell. Echt mal? Ja. Und das im Radio. Aber ich habe auch mal klein angefangen. Also das ist ja... Zugabe! Zugabe! Subversives Publikum. Das Publikum rebelliert. Oh, es müsste noch so ein Schild geben, Mitleid für den Moderator eigentlich. Oh ja, oh, das wäre auch gut, ja. Das kannst du ja gleich oben lassen. Armer Moderator. Keiner hat mich lieb. Ich hab ja keine Freunde. Keine Freunde. Oh nein, jetzt fängt zu meinem Geburtstag an, ist ja niemand gekommen. Niemand. Ich schicke dir nach Motto raus. Nur mehr als 50% der Menschen, die jetzt hier im Raum sind. Ja. Hm. Sind ja immer die gleichen, die kommen. Das stimmt nicht, ich komme nicht mehr wieder. Keimling, gibt es eigentlich noch eine Wetteransage oder was wir für Sehenswürdigkeiten linken, rechter Hand sehen? Ist es nicht Pilotenaufgabe? In Flugzeugen? Du bist noch nie geflogen, oder? Doch, bist du schon. Aber halt immer fürs Glas und da... Aber über den Wolken sieht man doch dann unten die Sehenswürdigkeiten. Ja, man kann ja sagen, hier, da sehen Sie die Adria, Bucht von... Der Pazifische Ozean. Schnutzelputzel und da unten sehen Sie Malle. Ne, die Saftschubse kommt halt vorbei und fragt, ob du einen Erfrischungstube oder einen Tomatensaft willst. Ach so, ist das. Und wo sind hier die Saftschubsen? Hallo, möchten Sie ein Getränk? Tomatensaft oder Cola? Schon mal einen männlichen Stewardess gesehen? Ja. Ein Steward, meinst du? Steward? Ja. Entschuldigung. Das ist so wie DJ, ne? Es tut mir leid. Ein männliches Stewardess. Ja, das gefällt mir. Da gibt's das? Klar, natürlich. Ja. Aber schon mal gesehen. Also ja. das gibt, weiß ich. Aber angefasst. Gibt's? Angefasst. Sascha Heen. Ach nee, der war ja schon Sex in der... Das ist interessant. ...im Flugzeugklo gehabt. Naja, ich nicht. Also die hier, die Publikum. Der Gag ist nämlich Großvater, Großvater! Heidi, Heidi! Was haben wir denn jetzt so Schönes? Erzähl mal die Geschichte mit der Jogginghose. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, worauf du hinaus willst. Nee, überhaupt nicht. Ah doch, ich weiß es. Aber das ist ja ein Wort, das kann man im Radio nicht sagen, ne? Jogginghose? Also, nee, ich habe ein anderes Wort dafür gebraucht. Deswegen bin ich jetzt nicht drauf gekommen, was du mit Jogginghosen meintest. Weil doch, eigentlich geht es um Schnellhosen. Schnellfickhosen. Genau. Na, erzähl doch mal. Ich weiß nicht, was habe ich denn dir da... Ich habe bestimmt was erzählt, was nicht jugendfrei ist. Du hast eine Menge erzählt. Tja. Na, du bist irgendwo eine Schwäche für... Ja, das erzähle ich doch jetzt nicht hier im Radio. Bist warum du wahnsinnig? Ach, mach doch mal. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn du bis jetzt nicht geschwitzt hast, dann... Also ich könnte erzählen oder ich könnte einfach einen Appell richten an die Zuhörenden, zu sagen, seid offen für Menschen im Zug, die es gut mit euch meinen, die euch irgendwie Spaß bereiten wollen. Das könnte ich sagen und mehr sage ich dazu nicht. Jetzt bin ich neugieriger als vorher. Zugabe! Zugabe! Ja, das gehört zur Legendenbildung, dass ihr jetzt euch ausdenken müsst, was passiert ist, mein Ding. She called me in the afternoon. She wanted loving and she needed soon. She got a bed and she just can't wait. I told her come around a half past eight. Also so viel kann ich euch verraten. Ich hatte keine Jogginghosen an. Sie hatte das tut ihr heute gar keine Hosen. Summer! Das stimmt auch nicht. Sie trug Rock. Ist ja toll. Und sowas sendest du dann, ja? Ist ja super. Das kommt Dienstags 22 Uhr oder so. Das hört eh keiner. Ja, das sagst du. Ich wollte das eigentlich auf meiner Seite posten, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Nee, understand it, so yo. I give them love and they say alligator. I got some honeys out in Paris too. Wobei, ich könnte ja eigentlich an so einem anderen Ruf arbeiten, ne? Also nicht mehr diese Sexbombe. Emanzipierte, die sich an alles sozusagen, die um alles PC behandelt, sondern zu sagen, so hier, also so ein Imagewandel vollführen und den jetzt hier in deiner Sendung so begründen. Okay, ich finde es sehr gut, dass ihr dagegen seid, also zumindest einer. Nervt dich das, diese Rolle zu haben? Ja. Warum? Naja, weil es so viel auch Zuschreibung ist, also weil es eben viel mich Leute da nicht richtig kennenlernen, sondern halt sagen, ja, das ist ja hier die Oberimanze, so fremdbestimmt, die hat was gegen Männer oder die ist lesbisch oder die ist immer nur so Streit auf Streit aus, was überhaupt nicht stimmt. Ich bin ein total harmonischer Mensch eigentlich, ich finde halt das Thema wichtig und wenn du jetzt sozusagen mit dem Thema Feminismus, Emanzipation dealst, hast du ganz schnell dieses Ding mit, also da hast du ganz schnell so einen Ruf weg. Ja, oder Emanze oder so. Und es gibt auch total viele Leute, die das gut finden, ne? Die das auch supporten. Aber es gibt eben Situationen, wo man das irgendwie nicht haben will. Also aber ich glaube, selbst die Leute, die das befürworten, finden es dann aber wiederum nervig, weil sie es für schon gesetzt halten, also weil sie es schon für normal halten, so zu denken. Und dann nervt es ja trotzdem, wenn da jemand dann trotzdem immer drauf pocht. Ja, ja. Also man nervt Sachen zweierlei Dinge. Poch. Das Ding ist ja halt, dass das gar nicht stimmt, dass ich immer darauf poche und dass es sozusagen jetzt in meiner Radiosendung zum Beispiel auch eher subversiv stattfindet. Ne? Dann ist es echt nicht so, dass ich dann immer sage, so und übrigens, ungleiche Geschlechterverhältnisse auf Bühnen, sondern ich verpacke das ja anders und habe da auch andere Wege gefunden. Aber du machst das über die Auswahl deiner Künstler, oder? Die du interviewst? Ja. Ja. Schon. Ja, und natürlich gibt es auch, also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel so eine Band wie Coco Rosi, die ich jetzt interviewt habe, wenn die eine Gruppe gründen, die sich Future Feminists nennt, ja, dann muss ich die natürlich fragen, was ist ein Future Feminist und warum glaubt ihr an den universellen Feminismus? Also dann, ne, das interessiert mich ja auch. Und das ist auch krass, was die sich da so ausdenken. Und wenn man das gesamte Interview hören will, muss man natürlich deine Sendung verfolgen. Ja, aber die ist dann, glaube ich, wenn deine Sendung läuft, schon vorbei. Aber man kann das ja alles nachhören auch. Wir sind doch live. Ja, wir sind doch schon mal live. Ja, guck mal. Darf man im Studio eigentlich rauchen? Nee, hier ist doch schon alles verboten. Trinken, lachen, rauchen. Schnellfickerhosen. Auch verboten. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt hast du es gesagt. Und wir haben es aufgenommen. Ja. Perlt wieder. Mann, perlt das. Wie eine Mischung aus Sirup und Öl. Oh, herrlich. Geht runter wie eine frische, Sand. Wie eine frische Soljanka oder ein schönes Chili im Glas. Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Nana. Warte, ah, Moment. Also der Jubel war jetzt nicht so, ganz spontan, chill, spontan. Ja, stricken tust du auch, ne? Ich war nicht hochgegangen. Ja, ich stricke auch, aber nicht bei dem Wetter. Weil dann klebt so, dann wird die Wolle auch feucht halt von den Händen und es klebt alles so an den Nadeln und das ist echt uncool. Was machst du alles? Mützen, Pullover, Schals? Also ich habe ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gestrickt im Moment. Also ich glaube, das Letzte, was ich gestrickt habe, war irgendwie eine Mütze für eine Puppe oder so. Also was Kleines, was schnell geht. Bist du eine von diesen ominösen Strickerinnen, die da irgendwie Sachen einstrickt in der Stadt? Nee. Hä? Nee. Hast du nicht? Was? Nee. Sachen einstricken? Aber es gibt eine lustige Geschichte. Kann mir das mal jemand erklären, ganz kurz? Wer erklärt den Keimling? Willst du es erklären? Naja, es gibt ja so Guerilla-Knitting. Also sozusagen, wo man, das hast du bestimmt schon mal gesehen, Fahrradständer, die so eingestrickt sind oder Bäume, die eingestrickt sind. Dann geh mal, warte mal, an der Uni auf dem Campus, da sind so zum Beispiel Fahrradständer eingestrickt. Und das ist halt irgendwie so eine Kunstform. Aha. Ja. Ne? Es ist so wie Graffiti, nur mit Wolle halt. und dauert viel länger. Do your brain is more hollow than space oblivia or the abyss when no trace trivia left with the hiss. Does it pay to be deaf, dumb, blind? From a slave he was kept from the mind, and from the caves he crept from behind, and what he gave was a sect of the swine. When the Bible it condemns the pig, I don't mean to pull your hems or flip your wigs, but we used to wear a turban, but now we're in the urban. No more wearing beanies or dressed like a genie. No hocus pocus, cause I focus on the facts and put it on the tracks and board it through the wax. I speak on Jacob, it might take up some time, and too much knowledge, it might break up the rhyme. I did it in. Kommen wir zu den Zuschauerfragen. Rob Otter will wissen, werden Radiosender auch von der NSA abgehört? Kann man mit Schlüsselwörtern sein Publikum verdoppeln? Ja. An dich. Ja. Ja, kann man, okay. Flachleder 69 will wissen. Flachleder 69. Flachleger 69. Ja, der schreibt immer, das ist ein Stammhörer. Wird ein Queer-Aktivistin über folgenden Witz lachen? Woher weißt du, dass deine Freundin fett wird? Dir passen die Sachen deiner Frau. Ich muss erst mal drüber nachdenken, insofern. Kannst du den nochmal wiederholen? Also es ist halt ein schlechter Witz in einer Frage verpackt, ne, ja. Wer es nicht gemerkt hat. Nochmal wiederholen? Wirklich, ist das dein Ernst? Nee, ist nicht mein Ernst. Also würden Queer-Aktivistinnen drüber lachen? Ich würde zurückfragen, was ist überhaupt eine Queer-Aktivistin? Also ich bin keine. Nee, du kennst aber welche. Ja, ich kenne welche. Ja, glaube ich, einige sogar. Willst du mir die Frage nicht beantworten? Also würden die über den Witz lachen? Ich muss den Witz erst verstehen. Woher weißt du, dass deine Freundin fett wird? Ihr passen die Sachen deiner Frau. Du hast doch einen Telefonjoker. Okay. Ja, jetzt habe ich. Ich habe es jetzt kapiert und ja. Ich weiß nicht, also ich. Finde mies, rassistisch und lustig. So. Na, hätten wir das auch. Rainer Mumpitz will noch wissen. Rainer Mumpitz. Ja, das Publikum ist gerade total unaufmerksam. Das ist abgelenkt. Hier, mal aufpassen. Ja, hier. Entschuldigung, bleib bei der Sache. Ach, diskutiert ihr? Wenn ihr das nicht ins Mikro macht, zählt's nicht. Okay, Rainer Mumpitz will wissen, was hast du denn alles im Portemonnaie? Zeig mal. Ich hab's nicht einstecken. Ich glaube so 40 Euro. Nee, zeig mal. Hol mal dein Portemonnaie. Ach so, da muss ich jetzt runtergehen und mein Portemonnaie holen. Na, wir pausieren. Wir pausieren. Ja, geh runter. Dein Ernst? Ja. Okay. Ist es dein Ernst? Ja, klar. Ja, logisch. This world is not the same. He makes us talking up those olden days. Time now civilized and I see young people change. Sitting down while the worst their days. Sitting down while they're smoking cocaine. I'm not gonna work mine and do it the same, because I'm in another on Broadway. I'm seeking life for the big way, yeah. I'm seeking life for death. I'm seeking a better way. Sie lebten. So, und ich muss gucken. Ach so, auch das. Naja, natürlich. Was haben wir denn hier? Die Kondome habe ich jetzt schon rausgenommen. Ah, blöd. Was haben wir denn hier? Krankenkasse. Jede Menge Karten. Mein Gott, wie viele Karten sind das? Kreditkarten, Karstadt. Ich will Bilder sehen. Sparda-Bank. Ja, kommt das Bilder sehen. Ja, warte, naja, wir sind ja erstmal bei den. Kommt auch noch. Kundenkarte fürs Auto. Was haben wir denn hier? Kannst du mal die PIN durchgeben? Noch eine Karte. Ja, wenn ich sie finde. Du suchst doch bestimmt sowas wie kompromittierende Bilder auf dem Führerschein. Oder na klar, so. Da kommen wir noch dazu. Nee, das ist aber alles interessant. Alles ist interessant. Ja, super. Meine Welt. Kundenkarte, was ist denn das? Eine Fotokarte eines Drogeriemarkts. Das sagt viel aus, ne? Yes, alte Fahrscheine, jede Menge Fahrscheine. Fährst du gern Bus und Bahn? Oder? Nee, ich fahre eigentlich lieber Fahrrad. Und eine Jahreskarte ja, von... Du machst bei diesem Datensammelverein damit? Ja, ich finde Datensammeln total super. Bei Ernestings Family? Hat ja sonst nichts zu tun. Ich sammle meine Daten. Und Rossmann. Das habe ich irgendwo mal... Ja, muss ich mal wegfahren. Mhm. So, hier. Ah, jetzt kommen wir zum ersten Highlight. Führerschein. Du bist jetzt... Oh, oh, das ist rausgefallen. Oh nein, das war nicht. Oh, jetzt mal auf. Uiuiui. Oh ja, oh ja. Jetzt wisst ihr, warum ich kurze Haare trage. Es steht mir einfach besser. Da hast du aber sehr lange, ne? Ja, für meine Verhältnisse schon. Ich habe auch mal, ich habe dreimal die Führerscheinprüfung machen müssen. Oh, dreimal. Hm. Ich bin aber eine sehr gute Autofahrerin. Also. Natürlich war nur der Prüfer schuld. Mhm. Die haben mich echt fies reingeritten. Richtig fies reingeritten. Ja, genau. Ey, ich will immer ein Publikum. Immer. Das muss immer mit dir mitlatschen. Ja, ich glaube, das ist schon das einzig Peinliche. Wenn man schon keins auf dem Gitter hat, dann wenigstens im Studio. Genau. Was haben wir denn hier? Eine Reno-Kundenkarte? Nee, oder? Nee, Fußmesspass. Ja. Geil, was ist das? Was ist denn ein Fußmesspass? Mit Filiale also wenn und mit du mit deinem Kind zum. Dann kannst du die Füße ausmessen lassen, dass die Kind? Schuhe richtig passen, ja. Das ist ja verrückt. Ja. Ich würde es einfach ausmessen aber und dann passen. Aber ich habe das schon seit über einem Jahr. Warum brauchst du denn einen Pass? Na, die messen das, die haben so tolle Geräte, das sieht sehr abgefahren aus, wo du die Füße so reinsteckst zwischen so. Wie so Bürstendinger. Und dann werden die quasi. Fußwaschanlagen? Wie Fußwaschanlagen. Und dann werden die innen drin elektronisch vermessen, ob die breit sind oder schmal oder ja lang. Bitte lassen Sie mich durch, ich habe einen Fußmesspass. Genau. Ja. So, ja, Geld, na, ist egal. Moment, schon mal hier. Oh, Jade, ach, du bist eine Kassenzettelsammlerin. Ja. Oh, wo du doch auch, Keimling, du doch auch. Zeilenstorno, Laugenbrötchen ja, hat sie gekauft. Und Elektro. Du bist ein Feuerzeugkauf. Dings. Echt, Feuerzeug gekauft, hat schon wieder vergessen. Ich bin der einzigste Mensch in Chemnitz, der Feuerzeuge kauft. Und du meinst die anderen? Ich verliere die sofort. Ja, also ich als. Ich kann dir eins schenken, ich habe heute drei gekauft. Ich gebe dir eins ab, okay? Ich habe mal von den Kumpeln Feuerzeug geliehen. Muss man nur wieder zurück verteilen, weil ich als nicht oder wenig rauche, bei mir landen die immer. Ich habe mal so eine Feuerzeuggeschichte verfolgen können. Ich habe mich mal ein ganz spezielles bekommen mit so einer Hülle. Ach, vom Abhock, genau. So, vom Abhock, ein Kumpel. Und der hier schon Gast war. Das habe ich dann irgendwann mal im AEZ wiedergefunden, bei einem Typen, der mir erzählt hat, dass er von einem anderen Typen hatte, wo es mal meinen Bruder hatte, der es wiederum aus irgendeinem Jugendclub hatte. Und ja, also dieses Feuerzeug ging anscheinend durch 10 bis 15 Hände, bis es dann wieder zurückkam. Das ist aber echt cool. Das wollte zu dir zurück. An der Tanke hat sie auch Cola gekauft. Ja, nicht nur getankt. Nicht nur getankt. Und hier, was haben wir hier? Laugenbuttergipfel. Mhm. Und Stabilo-Stift. So, was haben wir hier noch? Was sind das? Das sind so Durchschlagzettel von einem An- und Verkauf für Kindersachen. Wenn dann was verkauft ist, muss man mit den Zetteln da hingehen und dann kriegt man das Geld. Und irgendwie habe ich 1000 Zettel. Und hebst die alle auf? Nee, ich muss die alle aufheben. Warum? Weil was nicht abgezeichnet ist, da krieg ich ja dann noch irgendwann das Geld. Kapier ich nicht. Nee, ich auch nicht. In dem Laden ist es so, die macht eine Liste, genau, was ich abgegeben habe. Was weiß ich, T-Shirt für 1 Euro oder so. Und wenn die das verkauft hat, hat die ja noch so einen anderen Zettel, wo dann draufsteht, sie hat es verkauft. Und wenn ich dann komme, dann vergleicht sie die beiden Zettel und dann steht dann halt, T-Shirt ist verkauft und dann kriege ich den 1 Euro. Ach so, also du verkaufst sozusagen all den Kinderklamotten. Alles klar. Genau. Genau. Gut. 1 Million Euro drin? Oh, jetzt ist irgendwas, ist irgendwas runtergefallen. Nee, irgendein Schnippchen, glaube ich. Das war bestimmt bloß Geld. Ja. So. Ja, noch was Interessantes? Nee, ich will jetzt gar nicht hier so. Nee. Das ist ja wirklich. 90% sinnlose Zettel, ne? Ja, das ist wichtiger, sinnlose Zettel und sinnlose Karten. Okay. Ich guck nochmal, ob nicht noch, aber nee, ich glaube. Wahrscheinlich sind die Sachen, die interessanten. Wo war denn überhaupt mein Perso? Hast du meinen Perso auch gefunden? Nee. Briefmarken. Vermisst du den? Noch. Briefmarken, ja. Na, eigentlich müsste der Perso doch hier dabei sein, weil wenn der da nicht ist, habe ich ihn verloren. Das aber das Bild ist eh unspannend, weil das so relativ aktuell ist. Ja, hier ist es doch. Guck mal, ist auch richtig schlimm, das Bild. Oh, wie ein Schwerverbrecher. Aber das ja, das war ganz schlimm. An dem Tag musste ich ganz dringend den Perso verlängern und es gab in der ganzen Stadt keinen Automaten, der funktioniert hat. Dann bin ich irgendwann im Bahnhof gelandet und total daran gescheitert, irgendwie mit der Brille. Keinen Spiegel zu erzeugen, weil das darf man ja für diesen biometrischen Mist, darf man das ja alles nicht. Und Bio-Ausweis. Bio-Ausweis, genau. Und du hast deinen ganzen Ärger hast du in dieses Foto gelegt, wie man sieht. Genau, ich zeig's auch den mal. Ganzen Frust. Ja, wozu so für Automaten? Oh ja. Oh ja. Ich dachte, du musst die Brille ausziehen. Nee. Nee, weil du ja, wenn du kontrolliert wirst, hast du ja auch eine Brille auf. Steht drin. Echt? Oh. Oh. Ach so. Echt? Kannst du das nochmal ins Mikro tun? Das ist aber neu. Ich war auch im Bahnhof an diesem Automaten und da steht extra... Am selben? Ja, am gleichen, weil da ist nur einer. Das kann nur der gleiche gewesen sein. Es gibt mehrere im Bahnhof. Dann war es der gleiche. Da habe ich doch recht, ist doch okay. Und da steht aber, Brillenträger bitte Brille abziehen für Bilder Personalausweis. Nee, eigentlich nicht, weil du ja sozusagen, wenn du kontrolliert wirst, hast du ja als regelmäßige... Nee, du darfst sie ja abziehen, wenn du kontrolliert wirst, deswegen. Ach so. Ja. Das müssen wahrscheinlich wieder die Zuschauer klären. Ja. Aber die haben das angenommen im Bürgeramt, insofern. Haben sie, okay. Ja, offensichtlich, hast du ja so gekriegt. Ich muss erst am 11. September... Dam, dam, dam. 22 den erneuern. Das ist ja noch ewig hin. Noch ewig. Mhm. So, hier, spielen wir was. This world is not the same. He makes us talking up those olden days. Time now civilized and I see young people change. Sitting down while the worst their days. Sitting down while they're smoking cocaine. I'm not gonna work mine and do it the same because I'm in another on Broadway. I'm seeking life for the big way, yeah. I'm seeking life for that. I'm seeking a better way, yeah, yeah. I'm seeking a better destiny, yeah. Hey, mama, I wish she was around. Ja, wäre ich doch besser zu Hause geblieben. Wirklich so schlimm? Ist es hier so schlimm? Jetzt sag mal ehrlich. Nein, es geht jetzt. Ich habe mich dran gewöhnt. When seeking life on the Broadway, yeah. Well, that ain't out there alone. I'm seeking a better way, yeah, yeah. I'm seeking a better destiny. Yeah. Ain't no time of loafing, ain't no time of sitting, ain't no time of wasting all my days. I'm a grown man now, I have to go on now, I have to find my little needs, I say. I'm a grown man now, I have to go on now, doesn't matter what they say, yeah. I'm heading on there in Broadway. I'm seeking life on a big way, yeah. I'm out and out there, Lord. I'm seeking a better way, yeah, yeah. I'm seeking a better destiny, yeah. I'm not gonna work mine and do it the same. Time is civilized and I see young people change. Sitting down while they waste their days. But I say, it ain't out there in Broadway. I'm seeking minds in a big way, yeah. I'm in and out there, mama. I'm seeking a better way, yeah, yeah. I'm seeking a better destiny, yeah. I'm seeking a better way, yeah, yeah. seeking a bit of destiny. Yeah, destiny. Destiny. I'm seeking a better way, yeah, yeah. I'm seeking a better destiny, yeah. Destiny, destiny. Ist denn noch Bier da? Nee, leider nicht. Du kannst gerne meins trinken. Also es ist natürlich, hier verboten. Du bist der beste Gast, den wir... Nein, nicht der allerbeste, weil ich habe dir vergessen zu sagen, eigentlich ist es ja Tradition, dass die Gäste dem Gastgeber ein kleines Geschenk mitbringen. Das Geschenk hat sie also vergessen. Es ist immer sowas, das muss in aller Eile kurz vorher im Supermarkt gekauft worden sein. Aber... Ja, hey, jetzt kann ich ja sagen, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, oh, oh, was ist das? Oh yeah, eine Brille. Oh. Das war die auch gar nicht kaputt ist. Und sieht aus wie zwei Cocktailgläser. Doch, ich habe unten noch, ich habe unten wirklich noch ein Geschenk für dich. Ach komm. Ja. Ach komm. Aber jetzt müsste ich noch mal runtergehen. Jetzt müsste ich runtergehen. Nee, das ist eh nicht studiotauglich. Das gebe ich dir danach, ja. Aber aufsetzen hier. Nee, das darf man im Studio nicht machen, so wie man hier auch nicht Bier trinken. Mein Captain. Ich liebe dich, ich liebe deine Brille, ich liebe dich. Ich liebe dir. Ich freue mich wunderbar. Aber beim Erich sieht die echt lustig aus, weil bei dir macht die so eine Verlängerung vom Mund. Das sieht total abgefahren aus. Keine Ahnung, was er damit meint. Ich weiß auch nicht, was er meint. Hm? Weil beim Erich ist der Mund komischerweise hier oben und dann sieht es so aus, als hätte der so ein Clownslachen. So. Ich habe also ein Clownslachen. Ja. Nee, es sieht mit der Brille so ja, aus. Ja, mit der Brille. Ja. Nee, Erich. Jetzt mach mal die Box. Er ist eher so Breitformat. Er ist so 16 zu 9 Gesicht. Oh nein. Fantastisch, ehrlich. Besser als allen anderen. Nein, Erich, nee, du bist der schönste dir, Mann, den ich kenne. Besser. Ich liebe dich. Weiter geht's. So, das sehe ich auch. Wir müssen ja auch mal fertig werden hier. Ja, genau. Pass mal auf, wir haben ja auch News. Ne? Also hier, was sind oh, News in Anführungszeichen? Die macht mich wahnsinnig. Meine Lieblingsrubrik übrigens. Ja, wusstet ihr denn schon, habt ihr schon gehört, dieses Bündnis für Verbraucherbildung will Verbraucherbildung in den Bereichen Finanzen, Medien und Ernährung im Bildungssystem verankern. Und wisst ihr, wer da alles teilnimmt? McDonald's, Metro, Edeka, Rewe, Chibo, Deutsche Raiffeisenverband, Commerzbank, DiBa. Also die waren Experten. Ja, die richtigen Experten, ne? Toll. Ja, dann habe ich gehört, Deutschland ist in den Jahren 2008 bis 2012 der drittgrößte Waffenexporteur der Welt gewesen. Dies geht aus einer Aufstellung des schwedischen Forschungsinstituts SIPRI hervor. Und die gute Nachricht ist aber, dafür ist Heckler und Koch hochverschuldet wegen Wertberichtigungen in Millionenhöhe auf komplexe Finanztransaktionen. Schön. Schön, ne? Es liegt ja auch daran, dass er... Moment. Es liegt auch daran, dass... Ihr Raunen, ihr wisst schon. Es liegt auch daran, dass halt Deutschland besonders Kleinwaffen exportiert. Ja. Und wie wir wissen, sind ja so kleine Bürgerkriege und sowas ja schwer entkommen. Ja. Und gerade für Kindersoldaten ist es ja praktisch, eben Kleinstfeuerwaffen in den Händen halten zu dürfen. Ja. Von daher vielen lieben Dank, deutsche Industrie. Gibt es doch bestimmt dann für, also gibt es dann bunte kleine Waffen ja. Und so aus Neoplastik. So mit Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty und SpongeBob-Knarren. Und SpongeBob-Revolver. Na, aber in den USA gibt es ja wirklich, da gibt es ja auch richtig Tote. Also da gibt es richtig so Kit-Guns. Die richtig Tote? Ja. Da hat, also war jetzt neulich, hat einer seinen Opa erschossen, es hat auch einer schon seine Schwester erschossen. Ja. Das heißt irgendwie auch My First Gun und du kannst es so kaufen. My First das Gun? Du kannst damit Leute umbringen. Ja, das ist kein Witz. Wo kann man denn das kaufen? Und wie teuer ist es? Das weiß ich nicht. Willst du deinem Kind gleich eine Waffe kaufen gehen? Er ist jetzt Vater, er muss an die Zukunft denken. Ja, früh übt sich. Ja. Die Verhältnisse, wie sie sind, bleiben nicht lange. Ja. Sie zeigt ja jetzt schon auf Leute und knickt immer den Daumen so ab. Aber es gibt Verhältnisse. Ja, Verhältnisse gibt's. Ja, ja, Detroit ist pleite, habt ihr bestimmt schon gehört, ne? Aber schon lange, oder? Brauchen wir nicht drüber reden. So. Ja, dann lustig, habe ich gelesen, in Japan hat sich ein Schönheitschirurg darauf spezialisiert, Fingerprothesen für die Yakuza herzustellen. Das fand ich auch schön. Wie jetzt, weil die Finger abschneiden? Ja. Der lebt quasi nur davon, von diesen Fingerprothesen. Das ist ja geil. Finde ich eine schöne Spezialisierung. Ja, und dann hier, ne, Bildungsauftrag. Nicaragua lässt sich von den Chinesen einen alternativen Panama-Kanal für rund 40 Milliarden US-Dollar bauen. Ja. Dafür haben die dann 100 Jahre lang Durchfahrtsrechte. Okay. Wird noch lustig da. Wo liegt Nicaragua? Ach, dort, ja, nee. Mittelamerika. Ich hab's gemerkt, irgendwo. Ja. Ich hab's geschnallt, ja. Hab's gemerkt. Entschuldigung. Kein Problem. Hab's gefunden. Mut zur Lücke. Und als letztes hier so kleine Selbstbeweihräucherung. Erich und ich, wir hatten ja mal die Zukunftsprognose gestellt, ja, dass es bald Trend wird, sich gegen die Überwachung mittels Modeerscheinung irgendwie zu wehren. Vermummung als Modeaspekt. Mhm. Das fängt jetzt an, es gibt so Stealthware. Da gibt es Kapuzen und Capes, die wärmeundurchlässig sind, also gegen die Infraroterfassung. Und Brillen mit Beleuchtung. Echt. Genau, und Brillen mit auch mit LEDs. Da wird dein Gesicht quasi mit LEDs gejammt, um die Gesichtserkennung auszuschalten. Hübsch. Ja, müssen wir noch kurz bejubeln. Yeah. Achtung. Drei. Ja, Erich! Finden wir gut. Musik. Deine Musik dann halt noch. Die können wir noch bereden. Okay. Und ob du Ringelsocken trägst. Anni, heute hast du keine Ringelsocken. Heute trage ich keine Ringelsocken. Warum denn nicht? Ich hatte da mal so eine Phase. Eigentlich ist die Ringelsockenphase auch ein bisschen vorbei. Oh. Ich glaube, ich habe es vererbt. Oh. Ja, aber ich habe natürlich noch welche. Das ist, ich kann ja auch nichts wegschmeißen, insofern. No. Und, ja, also, genau. Was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Susi sorglos saß zu Hause und föhnte ihr Haar. Plötzlich macht es: Hallo, Susi! Hallo, Susi! Ja, genau. Hey, wer spricht da? Ich bin's, dein Föhn. Nee. Oh, wie schön, mein lieber Föhn. Das ist aber schön, mein lieber Föhn. Ja, genau. Ja, wie geht's denn weiter? Shit. Du musst mich küssen. Ach, genau. Küss mich. Was, ich soll dich küssen? Wieso soll ich dich denn küssen? Küss mich. Ja, du musst sagen, nein, das ist küss mich, ich bin ein verwunschter Rasierapparat. Nee, und wenn du mich küsst... Nein, jetzt hast du die Karten vor. Ach so, nein, er verwandelt sich in Prinz. Ja, scheiße. Okay. Nee, nein, er verwandelt sich in ein Rasierapparat. Und ja, deswegen... Und sich ein Darmbart wachsen und sie... Ja, glücklich bis an ihr Lebensende. Verdammte Scheiße. Na, Otto hatte ja einen super Gagschreiber, nämlich Robert Gernhardt. Gernhardt, wir grüßen dich. Gernhardt, nee, altes der lebt Haus. Nicht mehr, leider. Oh. Und ja, und er hat, eigentlich war das so ein ganz linker Kabarettist und der hat unter anderem für Otto die Gags geschrieben. Der hat auch ganz tolle Gedichte gemacht, also Robert Gernhardt, bitte mal. Googeln. Robert, wir danken dir für die Geschichte. Ja. Wir danken dir. Jetzt hätte man eher mir danken müssen, eigentlich. Naja. Ja, danke. Du hast sie doch nicht geschrieben, die Geschichte. Ach so, nee, Gedichte, das stimmt. Ja, das ist richtig. Die Gags. Ja, schade, ja, so, okay. Eigentlich. Ja, was hast du denn noch für Musik hier? Wir hatten Salt and Pepper, haben wir schon. Ich habe noch mitgebracht Iggy Azalea. Wer? Work. Iggy Azalea ist eine Rapperin, ursprünglich aus Australien, lebt jetzt in USA und wollte sozusagen aus Australien weg. Dort hat sie ihren Lebensunterhalt mit unter anderem Strippen bestritten. Und in dem Stück Work verarbeitet sie das, also wie sie sozusagen vom vom Arbeiten da zu dem anderen Arbeiten gekommen ist. Vom Stritten zum Singen. Ja, aber der amerikanische cool. Traum. Nee, sie hat sich verbessert von Australien in die USA. Das hat ja keiner gesagt. Two feet in a red dirt, school skirt, sugar cane, back lane. Free job took years to save. But I got a ticket on that plane. People got a lot to say, but don't know shit about where I was made or how many floors that I had to scrub just to make it past where I am from. No, no, no money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. I've been up all night trying to get there rich. I've been work, working on my shit. Milk the whole game twice, gotta get it how I live. I've been work, working on my shit. Now get this work. Now get this work. Gott, ist mir warm. Du sitzt am Fenster, Junge. Ja, das hat nichts zu bedeuten, ja, da wird, kommt nur noch Wärme aufmachen, rein. Dann ist es besser. Guck mal nach hier hinten, dann lass es da viel Spaß eine andere Bedeutung. Das macht mich wuschig. Wuschig. Nach Travemünde ins Spielcasino. Immigrant or ignorant, your ill intent was insurance from a benefit. Hate to be inconsiderate, but the industry took my innocence. Too late, now I'm in this bitch. You don't know the half, this shit get real. Valley girls giving blowjobs for Louboutins. What you call that? Die sind alle Horde hier drüben. Die sind alle fettgesoffen hier. Die Schweine, komm her und trinken wir das Bier weg zum Kotzen. Yeah. Ich hab ja auch noch die Gegenentwurfmusik dazu mitgebracht. Was für ein Ding? Was? Die Gegenentwurfmusik zu dem, was jetzt gerade läuft. Kannst du ja immer noch anspielen. Aber du meinst, das ist richtig produziert so. Also diese. Das ist so poppig. Sehr poppig, ja, weil ja. Die Synths sind aus der Retorte. Ja, ja. Na, es ist Universal. Also es ist ja, verkauft sich besser. Ja, klar, das verkauft sich besser. Das finde ich auch total schade so. Also, weil die ersten Sachen von der sind ziemlich rough auch. Hm. Rough enough. Das passiert dann halt, ne? Ja, intelligenter wird's halt nicht mehr. Bags is all we had to win. A thing for my mom, I love you. One day I'll pay you back for the sacrifice that you managed to muscle. 16, you sent me for customs. All aboard my spaceship to Mercury. Also ich war ja mal auf dem Justin Timberlake-Konzert, ne? Yeah. Und wie war's denn? Was das war gut? Geil. Die Show oder die was? Show und Timbaland war auch da und das war natürlich ganz großartig. Und ich stehe auch dazu, dass das bei Justin Timberlake war. Ich, also nicht jetzt. Ja, es war ein echt tolles Popkonzert. Ich stehe halt auf Pop. Ist auch kein Geheimnis, glaube ich. Popschwein! Okay. Und ich hatte einen Sitzplatz, weil ich da gerade, also ich war da schwanger irgendwie und habe gedacht, dann leiste ich mir meinen Sitzplatz für 10 Euro mehr, aber ich saß ganze 2 Minuten und dann war ich auch unten, weil es einfach total mitreißend war und gut war. Wollt ihr noch was wissen über Nomi Roos? Bestimmt nicht, ne? Doch. Vielleicht. Es kommt noch an, ob es interessant ist. Doch. Ist schon interessant. Also die hat sozusagen bei so... Also erstmal ist es eine Transgender-Person, ne? Also es ist sozusagen jemand, der als Mann aufgewachsen ist jetzt, als Frau. Und eben nicht nur performt, sondern es ist wirklich, ja, eigentlich ist sie eine Frau, würde ich jetzt so sagen. Ich habe sie live gesehen vor kurzem. Und das ist echt so eine R&B-Diva. Und es war live sehr beeindruckend. Die Stimme ist echt geil, auch live. Und die hat bei Hercules and Love Affair, falls ihr die kennt, mitgesungen. Dann hat sie noch eine eigene Band, Jessica Six. Ja, und jetzt macht sie halt so Solo-Sachen auch. Genau, und halt sozusagen aus der Perspektive, also so aus ihrer, sag ich mal, Transgender-Perspektive, so Liebeslieder sind halt total verwirrend, weil du halt nicht weißt, über wen singt, spricht die da jetzt. Und das hat halt einen ganz anderen Reiz, als wenn jetzt Beyoncé über ihren Horst da singt. Ne? So. Der Horst. Ja, wissen ja alle, wie der heißt. Ne? Horst der Jay-Z. Horst Z, genau. Aber R&B live? Naja, das ist halt spannend, leider, oder? Ja, es ist, ja, das ist halt leider, also spannend ist dann halt die Stimme und die Performance auf jeden Fall auch, so, ne, also wie tanzt sie dann da und so, das ist schon auch, das war sehr sexuell auch aufgeladen, aber halt echt anders als, ich weiß nicht, also ich fand's richtig cool. Artete es in ein Gruppenkuscheln aus, oder? Nee, dafür war, nee. Das ist aber schade. Ja, also ich hätte mitgekuschelt, aber... Vielleicht habe auch nur ich das so empfunden, keine Ahnung, aber das glaube ich nicht. Also es waren wirklich viele Leute, die da echt auch so ziemlich geflasht, wie wir in den 90ern gesagt haben. Geflasht? Geflasht waren davon, ja. DJ Flash, nee. DJ Flash. Flashwurst? Flashwurst. Flash! Flashwurst! Here's America! I'm running through the jungle. Run it like a slave through the underground tunnel. Told y'all niggas better get these bitches, cause I spit till my lips need 16 stitches. I am lyrical intrusion. You bitches can't see me like I'm really an illusion. I hop up on your face and do my motherfucking toothpick till I knock the meat out like a motherfucking toothpick. I'm nasty, nigga. Like Nas, like him, like Cassie pictures. Like I'm fucking Chris Stokes or that raspy nigga. Or the skin on the feet of a ashy nigga. Du kennst die Bettwurst? Bester Film aller Zeiten. Du kennst die Bettwurst? Ich kenn die Bettwurst! Scheiße, wir hätten uns 60 Minuten lang über die Bettwurst unterhalten. Ja. Wir müssen ein Bettwurst-Special machen. Wieso kommt das denn jetzt erst raus? Das wäre echt mein Geheimnis gewesen, was du enthüllen hättest können. Du hast die falschen Fragen gestellt. Oh, wir können ja keine Ahnung. Es gibt wir eh nicht die richtigen Fragen. Alles geredet, nur nicht über Bettwürste. Du kennst ihn auch, oder? Total krass. Du kennst auch die Bettwurst. Klar. Der Achim kennt auch die Bettwurst. Das ist ein totaler Kult. Ich komme gerade komisch vor, ich kenne das erst seit 2 Wochen. Ja. Echt? Uns wurde es uns gezeigt. Von der großartigen WG in Leipzig, geil, will ich natürlich meinen. Ja, ja, Stritz. Ich kenne die Bettwurst schon echt lange, glaube ich. Ich wollte jetzt nicht, hast du verkniffen, wie lange, ne? Na, das Lustige ist ja auch, also sozusagen wie heißt denn der Typ nochmal schnell? Dietmar ist ja auch, also der kommt ja im Original auch daher, wo ich herkomme, und der hat auch so einen Pfälzer-Einschlag halt. Criminal general, take shots but never subliminal. Don't stop, ever continue. We're running and running, but never in the intervals. Can't be a stomach. The shit that I'm gonna do, y'all niggas rump. The shit that I'm giving you, if you front, I'm gonna put an end to you. I'm like Scorpion, bitch. I want to finish making ass real, real nasty. Where you bitches running like you will get. Die genau. Zeit ist jetzt vorbei. Wir müssen uns leider verabschieden. Gott sei Dank. Und sagen, verpassen Sie auch die nächste Folge von Redeschwein mit Keimling. Auf Wiedersehen. Yeah!